Ansage 12. Hier ist die Praxis Dr. Schmelzer, Facharzt für innere Krankheiten. Wir machen Urlaub. Die Praxis ist vom 12. August bis zum 15. September geschlossen. Ab 16. September sind wir wieder für Sie da. In dringenden Fällen hilft Ihnen die Praxis Dr. Kohl, Meiningen, Schlossstraße 14. Telefon 03693 56 37 21. Vielen Dank für Ihr Verständnis.